Und Klingding wird wieder aktuelle Musik präsentieren, aktuelle Musik. Diesen Tag, heute, die zweite Aufnahmensendung mit Aufnahmen von Blurred Edges 2019. Blurred Edges, das Festival für aktuelle Musik, lief vom 30. Mai bis 16. Juni 2019 in Hamburg. Das Festival war aktuelle Musik. Nachzulesen ist das komplette Programm unter anderem auf der Webseite www.vmh. Und ich habe einige Aufnahmen gemacht während des Festivals von ganz verschiedenen Konzerten, die ich hier vorstellen möchte. Und beginne ich damit. Nochmal kurz zu dem Festival. Das Festival ist organisiert von den Musikern und Veranstaltern, die in Hamburg sich zusammengetan haben, eben dieses Festival zu veranstalten. Und es gibt keine Kuratierung, sondern das ist die Entscheidung der verschiedenen Beteiligten. Und das macht eigentlich auch den Reiz des Festivals aus. Und es ist an verschiedenen Orten. Ich glaube, das waren dieses Jahr 34 verschiedene Orte. Und ich beginne mit einem Konzertmitschnitt, dieses Mal so ähnlich fast wie letztes Mal bei der Sendung waren es längere Ausschnitte, heute sind es kürzere Ausschnitte, die auch nicht so aufwendig aufgenommen wurden, also ganz simpel mit dem Smartphone aufgenommen während des Konzerts, in dem Moment, wo ich dachte, ach, das wäre jetzt eigentlich ein ganz guter Moment, auf die Aufnahmetaste zu drücken, und das habe ich dann auch gemacht. Und jetzt hören wir eine Aufnahme aus dem Centro Sociale, und zwar von den Frequenzgängen 87. Frequenzgänge ist eine Veranstaltungsreihe, die Gunnar Letto veranstaltet, auch übers Jahr. Und schon seit einigen Jahren. Und im Centro Sociale am 8. Juni spielte ein Ensemble, das neu zusammengekommen ist, also ein Ad-Hoc-Ensemble. Der Titel war Hochpass und Unterschwingung, und dabei waren Billy Reus aus Wien mit Electronics und E-Bass, Fabian Jung, mittlerweile in Berlin, früher in Köln, Percussion und Performance, und Ernesto Rodriguez aus Lissabon, Viola, Ilya Belorukov aus St. Petersburg mit Altsaxophon und Gunnar Letov, präparierter elektrischer Bass. Und ich hoffe, dass jetzt mein Teil geht. Ich probiere es mal aus. Thank you. Soweit der Mitschnitt von den Frequenzgängen 87 beim Festival Blood Edges dieses Jahr am 8. Juni. Es war in gewissen Hinsicht ein besonderes Konzert. Für mich war es ein besonderes Konzert, weil ein Musiker, der sich ein bisschen hervorgetan hat, Fabian Jung, ist mit dem Harlequins-Kostüm auf die Bühne auf einmal gekommen, hat sich kurz vor dem Auftritt umgezogen und vielleicht in anderen Zusammenhängen nichts Besonderes, aber in diesem Zusammenhang doch. Und das gab dann auch, ich habe dann auch länger mit ihm darüber diskutiert, dass er so ein bisschen Ansatz hat, die vielleicht auch ein bisschen eingerasteten Muster, die bei den Ad-Hoc-Improvisationen innerhalb der Echtzeitmusikszene, zum Beispiel in Berlin, sind, ein bisschen aufzubrechen durch seine Art aufzutreten innerhalb von diesen Ad-Hoc-Ensembles. Also Ad-Hoc-Ensemble meint ein Ensemble für diesen Abend. Das war ja auch bei diesem Konzert so. Und er hat da eben im Gespräch auch das bisschen erklärt, warum er das macht. Und ich fand es eigentlich auf der einen Seite erfrischend, auf der anderen Seite noch ein bisschen, ja, es war auch zu spüren, dass andere beteiligte Musikerinnen und Musiker nicht so drauf eingestellt oder auch nicht unbedingt ihre Art des Improvisierens verändern konnten oder wollten und dass auch eine gewisse Spannung auf der Bühne war, aber das kann ja auch mal ganz gut sein. Zum nächsten Mitschnitt, den ich heute mit habe, ist der war am 9. Juni, also einen Tag später, in der alten Druckerei in Ottensen, Barnfelder Straße im Hinterhof. Und unter dem Titel Mobile and Blurred Music haben gespielt, ich vertausche jetzt die Reihenfolge, das war bei dem Konzert nicht so, da war es andersrum, haben gespielt John Hughes und Olaf Rupp. Im Programm steht hier noch Alberto Braida, der war ursprünglich geplant für das Konzert, war aber dann wegen Krankheit nicht gekommen. Und Olaf Rupp aus Berlin, Gitarrist, konnte dann von John Hughes gewonnen werden für das Konzert. Und das fing ungefähr so an. Also es sind jetzt wieder so 6-minütige Ausschnitte, die ich jetzt habe, und davon einer aus dem Meer am Anfang. Thank you. Thank you. Ja, da war jetzt keine Überblendung, aber zwischendrin war eine Überblendung. Zwischendrin war eine Überblendung von dem Ausschnitt aus dem ersten, von dem mehr Anfang des Sets von Olaf Rupp, Gitarre aus Berlin, und John Hughes, Kontrabass Hamburg, beim Blurred Edges Festival. Und das war eigentlich der zweite Set bei dem Abend am 9. Juni in der Alten Druckerei. Und der erste, im ersten Set spielte Biljana Vučkova Violine und Michael Tieke Klarinette. Biljana Vučkova war schon, ich glaube, bei Multiphonics mal oder bei anderen Konzerten in Hamburg, habe ich sie in der Stubnitz gesehen? Ja, ich glaube, in der Stubnitz habe ich sie gesehen mal. Und Michael Tieke war auch schon mit dem Klarinettenduo International Nothing zusammen mit Kai Fagaschinski bei Club Katarakt. Und diesmal also in einer anderen Zusammensetzung, Biljana Vučkova und Michael Tieke. Ich glaube, die nennen sich auch Blurred Music. Und die haben ein Duo schon seit einiger Zeit. Und da hören wir jetzt eine Aufnahme vom 9. Juni. Thank you. ja auch ein abruptes Ende, aber dazwischen waren ja einige Übergänge, die vielleicht ein bisschen irritierend waren, aber ja, haben sich halt so hergestellt durch das Abspielen des Geräts. Etliche Aufnahmen zuletzt von Biljana Butschkova und Michael Tieke. Biljana Butschkova spielt Violine, hat, wie man am Anfang gehört hat, auch perkussiv auf dem Instrument gespielt, mit auch einigen anderen perkussiven Instrumenten, die sie in die Hand genommen hat. Und Michael Tieke Klarinette, der eher so längere Multiphonics und auch mehr spezielle Techniken, also Unterblasen und Überblasen auf der Klarinette verwendet hat. Und das Duo hatte auch einen nicht so einen ganz frei improvisierten Ansatz, sondern eher, man hat schon rausgehört, dass sie schon öfters spielen und dass die auch so eine gewisse Dramaturgie innerhalb ihrer Performance geplant haben und dann auch ausgeführt haben. Ein interessantes Duo. Jetzt zu einem längeren Mitschnitt, den ich bekommen habe von Paulina Laskowski. Die hat die Visuals und den Sound gemacht mit ihrem Bruder zusammen, Konstantin Laskowski, zu einer Tanzperformance von Trinidad Martinez und Ingo Reulicke. Ingo Reulicke kam aus Berlin. Trinidad Martinez betreibt einen Tanztrainingsraum, Tanzperformanceraum, Tanzübungsraum im Ochsenwarder Kirchendeich 12, der nennt sich Rebellion, und verbunden mit dieser Performance war eine Fahrradtour, die Aufforderung, doch mit dem Fahrrad vom U-Bahn Meßberg dorthin zu fahren, eben in den Ochsenwarder Kirchendeich 12, und dann die Performance zu hören, die am Montag, den 10. Juni war. Und freundlicherweise, ja, genau, den Mitschnitt hat mir Paulina Laskowski gegeben. Sie hat mir nachher noch erzählt, dass es wohl eine ihrer ersten Aufführungen war, wo sie musikalisch aufgetreten ist. Und ich hatte den Eindruck, dass sie einige Instrumente sich gebaut haben und auch so Pläne, wie sie den Zusammenhang zu dem Tanz, zu der Tanzperformance von Ingo Reulicke und Trinidad Martinez herstellen können. Und davon hören wir jetzt, ja, mal sehen wie lang, mindestens 15 Minuten. Yeah, I thought of him. I thought really deep, and he was very powerful. And I spaced out and didn't know where the. I really just spaced for the bird going somewhere, and yeah. Thank you. Thank you. Ja, nicht ganz ausgespielt, aber fast. Es wären noch 7 Minuten von dem, ich glaube, das war der erste Set bei der Performance im Raum Rebellion im Ochsenwerder Kirchendeich am 10. Juni 2019 im Rahmen von Blood Edges, eine Performance, Bewegung, Tanz, Ingo Reulicke, Trinidad Martinez und Visuals, Sound, Paulina und Konstantin Laskowski. Es gab dann noch ein anderes Duo, die auch Musik gemacht haben, Dietmar Kirstein und Marc Pira. Vielleicht komme ich am Ende der Sendung noch zu einer Aufnahme, wo die beiden zu hören sind. Ja, wir sind in der zweiten Stunde der Klingding-Sendung heute am 20. September mit Aufnahmen von Blood Edges und zwischendrin mal eine kurze Buchvorstellung. Ein Buch, das ich neulich in der Bücherei, in der Buchhandlung entdeckt habe, und zwar von Barthold Seliger vom Imperiengeschäft. Konzerte, Festivals, Soziales ist der Untertitel. Und der zweite Untertitel, wie Großkonzerne die kulturelle Vielfalt zerstören. Aufschluss gibt vielleicht über das Buch, dass die 4 verschiedenen Kapitel, Kapitel 1, Imperiengeschäfte, das habe ich schon zu 2 Dritteln durchgelesen. Da geht es eigentlich um die Konzentration von der Konzertagenturen auf einige wenige weltweit fast monopolhaft agierende Konzerne, die sich zusammen mit Ticketkonzernen sozusagen den Markt teilen und daraus auch ziemlichen Gewinn erzielen. Leider eben auch auf Kosten der Musik, der Vielfalt der Musik und auch der Bandbreite, die an Musik präsentiert wird von diesen Imperien. Und das beschreibt Barthold Seliger sehr detailliert in dem Buch. Manchmal konnte ich ihm gar nicht mehr folgen, weil das so ziemlich ins Detail dann geht. Aber es zeigt, dass er sich da sehr intensiv damit beschäftigt hat und auch eine ganz detaillierte Kenntnis darüber hat. Das hat vielleicht auch damit zu tun, Barthold Seliger selbst ist Autor und auch gleichzeitig Konzertagent. Er lebt in Berlin und hat schon vor diesem Buch, das den Titel hat, vom Imperiengeschäft, 3 Bücher veröffentlicht. Einmal 2013 das Geschäft mit der Musik, ein Insiderbericht. Und dann 2015 I Have a Stream für die Abschaffung des gebührenfinanzierten Staatsfernsehens. Und das letzte war dann 2017 Klassikkampf, ernste Musik, Bildung und Kultur für alle 2017. Bis auf das letzte sind die Bücher und auch das neue bei der Edition Tiamat erschienen. Das Buch hat so circa 340 Seiten, kostet glaube ich fast 20 Mark oder kurz davor. Und nach dem Kapitel 1 geht es dann weiter mit Kapitel 2, Hippies, kalifornische Ideologie und das Silicon Valley, Festivals von Monterey Pop bis Burning Man. Und das dritte Kapitel ist dann Immobilienverwertung, Kulturorte und der öffentliche Raum, Clubs, soziokulturelle Zentren, Unterhaltungsviertel. Und das vierte Kapitel ist dann kulturelles Prekariat und konzeptive Ideologen. Zur sozialen Situation von Musikerinnen und Kulturarbeiterinnen. Das ist das vierte Kapitel und auch das letzte, da kommt noch ein Epilog. Und gerade das vierte Kapitel hat mich interessiert, weil es eben auch eine Diskussion aufgreift, die gerade sehr virulent ist. Eben wie eben die Diskussion ja in Parallele oder auch in Anregung durch die Mindestlohndebatte. Wie ist es eigentlich mit den Mindesthonoraren, die Musikerinnen und Musiker bekommen, wenn sie irgendwo auftreten? Und da gibt es eben eine Diskussion, die zum Teil angestoßen wurde von dem Deutschen Orchesterverband. Wie sieht es aus bei freien Ensembles, wenn die auftreten? Was kriegt dann eine Musikerin pro Auftritt mindestens? Was müsste mindestens drin sein, damit sie auch existieren können in der nicht angestellten Lebensweise, die viele eben auch als ganz klare Entscheidung für sich ausgesucht haben. Und wie lässt sich das umsetzen in Bezug auf die Förderung von staatlicher Seite? Gibt es da die Möglichkeit, dass das zum Standard wird oder bleibt das irgendwie so den jeweils Veranstaltenden überlassen, wie sie die auftretenden Musikerinnen honorieren oder wie geht es denn überhaupt weiter? Und da ist zum Beispiel Bartolt Seliger schon im Berliner, wie sagt man dazu, Landesparlament gefragt worden, da seine Expertise dazu zu geben. Und das beschreibt er auch in dem vierten Kapitel. Also sehr interessantes Buch, sehr intensiv eingehend auf die Hintergründe, die wirtschaftlichen Hintergründe oder die existenziellen Hintergründe von die damit verbunden sind mit dem Leben als Musikerin oder Musiker und zunächst erstmal mehr das Zustandekommen von manchen Phänomenen innerhalb der Konzertwelt, also dass es, was weiß ich, irgendwelche VIP-Launches bei Konzerten gibt, die dann mit Tickets um 1000 Euro bezahlt werden, wo man dann, was weiß ich, in tatsächlicher Sichtweise weiter zu den auftretenden Stars sich befinden kann und dann vielleicht noch zwei Freigetränke bekommt und vor allem eine große Portion Einbildung auf das, was man nun gerade durch sein vieles Geld sich leisten kann. Und das ist eigentlich ja immer wieder erstaunlich, wie genau Bartolt Seliger darauf eingeht und auch mit einer klaren Position das beschreibt. Also ein empfehlenswertes Buch von Bartolt Seliger, vom Imperiengeschäft, Konzerte, Festival, Soziales, wie Großkonzerne die kulturelle Vielfalt zerstören, erschienen bei der Edition Tiamat 2019. Zurück zu dem heutigen Feature mit Aufnahmen von Blurred Edges und nach Ochsenwerder, nach dem Ochsenwerder Kirchendeich, ein ganz anderer Ort, zurück in nach Altona Altstadt, in die Billrothstraße 67, gibt es den Kunstraum Oberfett. Und da war ein Konzert mit zwei Sets sozusagen. Einmal The Pond kam aus Berlin. Das ist Elisabetta Lanfredini Stimme und Komposition und Nicolas Wiese Stimmbearbeitung, Feedback und Komposition. Die Arbeitsweise zwischen den beiden ist eben so, dass, wie jetzt gerade schon beschrieben, Stimmbearbeitung, dass Nicolas Wiese Aufnahmen von Elisabetta Lanfredini von ihrer Stimme elektronisch verarbeitet und die dann zu ihrer Performance, zu ihrer Stimmperformance dazu spielt, mit elektronischen Mitteln bearbeitet. Und da können wir gleich mal eine Aufnahme hören. Vom 11. Juni. Und for my people there. is trained with ears. With the corn ears and the now ears and the maybe ears. Now ears, maybe ears, washing, ironing, cooking, scrubbing, sewing, mending, blowing, digging, planting, pruning, patching, dragging along, never gaining, never reaping, never knowing, never, never, never, never, never understanding. My playmates the clay and dust and sand and clay and sand and dust, clay and sand and dust, all balabala, backyards playing baptism and preaching and doctor and jail and soldier and school, mama cooking, playhouse, concert store, hair. Mystery and company for the boys and girls. Grew in spite of these things. For the boys and girls who grew in spite of these things to be men and women to love and dance and sing and play. And drink and their wine and their religion and success. For my people walking blindly, spreading joy and losing time, being lazy, sleepy when hungry, shouting when burned, drinking when open, tight, shaped, tenderness. For my people standing staring, trying to fashion better way from confusion. Boys, girls, men, women, boys, girls, men, women, boys, let another word be war. Ja, ich wollte eigentlich ausblenden, aber das habe ich jetzt doch nicht geschafft. Es ging ja zackartig, schlagartig zu Ende. Der kurze Ausschnitt aus, oder der zweite kurze Ausschnitt aus der Performance von The Pond, Elisabetta Lanfredini, Stimme, Komposition, Nicolas Wiese, Stimmbearbeitung, Feedback, Komposition. Der erste Teil war mehr, also die erste Aufnahme war mehr aus dem ersten Teil, die zweite mehr aus dem gegen Ende, wo dann die Stimme sozusagen nur noch in der Bearbeitung vorkam. Und das ist ja auch das Konzept, dass praktisch die elektronische oder elektronische Zuspielung von Nicolas Wiese, Ausbearbeitung der Stimme von Elisabetta Lanfredini entstanden ist und die, ja, die sich dann überlagern, also praktisch die Gegenwart und die Bearbeitung, die Präsenz auch von Elisabetta und die Bearbeitung von Nicolas Wiese. Der zweite Set an dem Abend war Dietrich von Euler-Donnersberg. Ich lese mal kurz vor den Text, der im Blood Edges Heft dazu steht. Der Knurrhahn knurrt, schabt mit seiner Kopf, Knopfdrehleier und knarzt mit dem Knarzbrettchen. Dietrich von Euler-Donnersberg werden wir gleich hören. Und die Aufnahme war am 11. Juni im Kunstraum Oberfett. Singen kommt der Frost zu frostig, dass er nahe so übel droht, an den Backen festzufrieren. Schleier aus Spitzdunst schweben sanft schaukelnd über den toten Acker, die Toten lernend. Fahle Lichterbrei bricht sich über Sohn und Korn, dem Wirbelgebäck aus Sternenmehl. Und es er nicht Ruhe in den Wipfeln aus knoppigem Haar, so streicht die Finsternis über die Helle, den Hahnenkamm aus Morgen wie Abendröte. Das kornvernehmliche Kratzen des Löwenzahns säuselt über die Matten, zerbricht sein Glied am Knistern des Krüppelgehölzes, dessen Umbruch sich ständig weiter verschließt. Windbruch legt sich zu Windbruch, Moos besucht die Stämme, die Schlingen der Mordwürger legen sich ermattet über den Pelz, dem die Großmutter Wärme verlustig gefangen. Der grüne Goldtüpfel Sandlaufkäfer wetzt die vom Fleischen stumpfen Griffe zum täglichen Jagdvergnügen. Borkenfresser wiegen ihm freundlich den Leib und klagen noch nicht, sondern fallen lachend in das Tänzchen ein. In den Pfützen führt der Gelbrand Krieg gegen alles Leben, verschanzt im Gestühl eines Schauspielhauses, das nicht ständig Trauerspiele, sondern auch viel Lust auf dem Spielblatt verzeichnet. Verfängt er sich im schwankenden Dachnetz der Baldachinspinne und reißt seinen Saugnapf im Nackenwulst, noch des jüngstgeborenen Spurwurmes, das er umfällt und stirbt und doch nichts rechtfertigt, nichts erklärt, niemals ein geflicktes Büßergewand überschreift, um damit vor einer Klagemauer zu klagen. So mag hier etwas wie Geistesgeschichte enden, doch steckt sich gerade Geschichte, ob mit oder ohne Geist, ob mit oder ohne bekämpfbare Leiden, sich selbst umgeben und lächelt jenseits aller wohlgemeinten Festschriften, dem Reich ohne Sieg, dem Sieg ohne Reich über die Fratze. Von Volk und Volksuntergang spaziert kein Netzeseiler, kein Grubenschaufler, kein Krallenschaber, kein Zerrer, Reißer, Fresser, deren heilige Entladung geschlossen, um keiner weiteren Volkstäuschung Vorschub zu leisten. Eine Vertiefung der Kenntnisse von der Welt, wie sie sich jenseits von Kampf, Sieg und Niederlage darstellt. Das Wissen um Tod und Leben und ihre zahllosen Spielarten, Glücks- wie Qualenhäufungen, das noch den dünnsten Fadenwurm im Klauen hält. Niemand betrauert den Verlust einer Besitzstandswahrung oder Ramierung durch Übertiere gewährleistet, Fett von schlammigen Gesundheits- und Stärkevorstellungen zu Höhe gezüchtet, letztlich dem Recht des Stärkeren, denn jeder ist der Stärkere. Schwächere, überhaupt Schwache, gibt es nicht, darf es nicht geben. Noch immer fallen Regen, Schnee und Wind vom Himmel, bedecken Leib und ihre Münder, die selten einen Kuss erhalten. Womöglich macht das Recht aus, zumindest das auf einen Kuss. Und von der Wärme des Mondes und des Sterns wird er leicht getüncht, mit zigtausend urigen Ohren abgehört, mit unsicheren Schritten hingegeben. Vielleicht im Tausch gegen das weiche Ohr. Okay, mir ging es mal wieder so. Ich hatte das Ende nicht vorhergesehen und die Stimme hat mich fast in so eine Hypnose versetzt. Gut, das war Dietrich von Euler Donnersberg und ich habe leider keine zweite Aufnahme. Gehen wir gleich weiter zu einem Konzert am nächsten Tag, am Mittwoch, den 12. Juni im Golden Pudel Club am St. Pauli Fischmarkt, war ein Trio, Pnin war Philipp Sollmann aus Berlin mit der Drehorgel, Joachim Schütz Gitarre präpariert, wie ich gerade gelesen habe, ein Mensch in Hamburg, lebend in Hamburg, er wird im Text beschrieben als musikalischer Freigeist, Multi-Autodidakt und Nerd und hat mit Ellen Fullmann, Konrad Sprenger oder Metabolismus zusammengearbeitet. Philipp Sollmann hat verschiedene Sachen gemacht, war gebuchter DJ mit Residenz im Berliner Berghain und hat unter anderem mit Monophonie Musik für das Instrumentarium Harry Parts geschrieben. Die dritte war Nikason, die eben auch die Veranstalterin war im Pudel, ist ja sicher vielen bekannt. Sie hat bildende Kunst studiert und arbeitet seither als Klangkünstlerin, Filmsounddesignerin, DJ in und Kuratorin von experimentellen Musikveranstaltungen. Davon, von den dreien, jetzt ein nicht langer Ausschnitt, aber fast 4 Minuten. Thank you. Ja, nach dem Konzert im Pudel gehen wir weiter, nicht weit, aber einige Straßenzüge doch. In die Hörbar, Brigittenstraße 5, am 14. Juni spielte da, waren zwei Sets angekündigt, Joss Smulders und Cyrus Asrafi. Von der zweiten habe ich leider keine Aufnahmen, aber von dem zweiten habe ich keine Aufnahmen, aber von Joss Smulders. Ja, und die hören wir jetzt gleich. Das war Joss Smulders, modulare Synthesizer-Musik, die Klangwelt analoger Klangmaschinen. Schnitt von Joss Smulders aus der Hörbar. Mir war das irgendwie zu schön und zu redundant zum Teil. Okay, gut. Und damit bin ich eigentlich am Ende mit den kurzen Ausschnitten, mit den kurzen Aufnahmen von Blood Edges. Jetzt folgt noch eine längere Aufnahme, und zwar von dem Stark Bewölkt Konzert. Stark Bewölkt ist die Gruppe mit Michael Meyerhoff, Birgit Ulhaar, Gregory Bitten und Heiner Metzger, der heute auch am Mikrofon sitzt, übrigens. Und wir haben zusammen einen Abend geplant mit einmal dem Percussion Quartett ET aus Basel, die drei verschiedene Stücke gespielt haben von Hannes Seidel. Ein Stück Mixtape, Cardi van Eck Wings, und von Michael Meyerhoff eine Uraufführung, Zonen 4.4. Und dann waren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Solisten, die nicht alle nur solistisch gespielt haben, beteiligt an dem Abend. Aber solistisch gespielt hat Catherine Young. Catherine Young hatte schon einen Tag zuvor beim H7 Club gespielt in verschiedenen Ad-Hoc-Besetzungen. Und an dem Tag, am 1. Juni im Künstlerhaus Faktor, hat sie eine Solo-Performance mit dem Fagott und den elektronischen Feedback-Controllern gemacht. Und das ist ein längeres Stück, ein bisschen länger als 16 Minuten. Das hören wir jetzt. Thank you. Ja, das war die Solo-Performance von Catherine Young im Rahmen des Stark Bewölkt-Konzerts am 1. Juni 2019 in dem Künstlerhaus Faktor. Und damit geht das Feature mit Aufnahmen von Blurred Edges 2019 in der heutigen Klingding-Sendung zu Ende. Zum Schluss der Sendung noch ein Experiment, das ich, was wirklich ein Experiment ist, weil es live stattfindet. Und zwar live habe ich hier mitgebracht einen sehr kleinen Synthesizer. Der ist so, Zigarettenschachtel ist nicht so richtig die Dimension, ist so kleiner als eine Zigarettenschachtel von den Längen und Breiten, aber ist ein bisschen dicker und besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Knöpfen, einem Hebel, wo ich den gleich einschalten kann und dann verschiedenen kleinen Steckerleisten. Das sind jeweils 3 Buchsen und dazu habe ich dann noch kleine Kabel, wo ich die jeweils verbinden kann. Ich habe schon ein bisschen damit experimentiert zu Hause und das will ich jetzt hier weitermachen. Über die jeweiligen Wirkungen kann ich noch gar nicht viel sagen. Ich bin jetzt mal ganz gespannt, ob da überhaupt was ankommt. Ah, jetzt ist der falsche Hebel. Ah ja, okay. Dann kann es ja losgehen. Ja, das war die heutige Klingding-Sendung. Am Mikrofon war Heiner Metzger und gerade eben am Synthesizer. Das ist übrigens ein kleiner Kassel-Synthesizer, den ich aus Prag bekommen habe. Und sein Preis liegt unter 100 Euro. So viel kann ich verraten. Und die nächste Sendung, weiß ich nicht, wann die ist, am dritten Freitag im Oktober. Ich glaube, das ist irgendwie so um den 18, 19 rum. Und ja, mehr nachlesen über die Sendung und auch die Sendung später nochmal anhören, ist möglich unter der Webadresse www.hierunddahier/klingding.html. Vielleicht geht der Klingding Nachtmix los, der dieses Mal ziemlich lang ist. Bis morgen Mittag um 12 Uhr. Ich habe so mehrere Mixe eingebaut hier in den Computer, die dann gleich starten werden. Der erste ist mehr No Wave geprägt, also mit Musik von James White. Zwischendrin kommt auch Ornette Coleman. Oder davor noch Medeski, Martin und, ach, wie heißen die nochmal, egal. Tide and Tickle Trio kommt was Kurzes vor und ein kurzer Ausschnitt von Charlie Parker, aber dann ziemlich viel von James White und den Contortions. Später dann komponierte Musik, mehr komponierte Musik von verschiedenen Komponisten. Richard Barrett fällt mir jetzt ein. Und so weiter und so fort. Wer mehr wissen will darüber, kann ich auch gerne anschreiben. Die Webadresse, die Mailadresse ist auf der Webseite drauf, die ich gerade gesagt habe. Und noch ein Tipp zum Schluss. Die Konzerte mit aktueller Musik sind gut zu finden auf dem Konzertkalender für aktuelle Musik. www.vamh.de ist da die beste Internetadresse. Und ja, jetzt folgt der Nachtmix, wie schon gesagt, und ich wünsche viel Vergnügen und weiter anregendes Hören und verabschiede mich von meinen Hörern und wünsche ja viel Vergnügen.